Ich werde heute Abend mein Buch vorstellen, was ihr hier seht. Aber ich werde vor allem fünf Thesen machen, die ich mir zum Thema Räterepublik in der Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe, überlegt habe und die mir einfach zentral erscheinen, um dieses Thema in seiner historischen und politischen Bedeutung zu erfassen. Ich werde ganz kurz einen Überblick über die Chronologie der Ereignisse der Bayerischen Revolution und des Ende des Weltkriegs geben und dann in diese Thesen zur Bedeutung einsteigen. Und wenn die Zeit noch reicht, würde ich am Ende auch noch kurz was vorlesen aus dem Buch, damit ihr so ein bisschen einen Eindruck davon bekommt, was das für ein Buch ist. Es ist nämlich kein akademisches, historisches Buch, sondern es ist, also ich habe es ein Tagebuch der Bayerischen Revolution genannt. Das ist so nach den jeweiligen Tagen eben strukturiert und beruht auf den Erlebnissen von drei Persönlichkeiten, die hier auch ganz lustig abgebildet sind. Einmal die Kommunistin Hilde Kramer, dann der Anarchist Erich Mühsam und der Sozialist Ernst Toller. Auf deren Erlebnissen, also Tagebüchern und Briefen und so weiter, beruht das Buch zum großen Teil, ist also sozusagen so ein bisschen näher am Geschehen als so eine übliche historische Metaperspektive. Gut, ich steige ein mit dem kurzen chronologischen Abriss zur Bayerischen Revolution. Man kann sagen, dass die Revolution eigentlich in fünf Phasen vonstatten gegangen ist. Die erste Phase ist der sogenannte Januarstreik gegen den Weltkrieg. Das ist ein Ereignis, es hat reichsweit stattgefunden, also nicht nur in Bayern, sondern im ganzen Deutschen Reich. Und da ging es im Januar 1918 darum, dass einfach die Stimmung in der deutschen Bevölkerung sich mittlerweile sehr massiv gegen den Krieg gewandt hat. Das lag vor allem daran, dass einfach die materielle Not extrem groß war. Es gab eine massive Hungersnot. Wirklich nahrhafte Lebensmittel waren eigentlich nur noch auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Es gab regelmäßig Überfälle von Soldaten auf Bauernhöfe, wo dann einfach alles Essen mitgenommen wurde. Es war also eine drastische Lebensmittelknappheit. Das war ein zentraler Faktor. Der andere Faktor war eine massiv um sich greifende Pandemie. Die sogenannte spanische Grippe, die hat sich in allen kriegsführenden Staaten ausgebreitet, hat Millionen von Menschenleben gekostet. Ein anschauliches Beispiel, die US-amerikanische Armee hat im Ersten Weltkrieg mehr Soldaten durch die spanische Grippe verloren als durch Kämpfe. Und in der Zivilbevölkerung hat das natürlich massivst um sich gegriffen, insbesondere in den ärmeren Teilen der Bevölkerung. Der Name kommt daher nicht, weil das in Spanien besonders drastisch war. Tatsächlich ist es, hat es in Indien am meisten Menschenleben gekostet, diese Pandemie. Sondern der Name kommt daher, dass eigentlich nur in Spanien darüber gesprochen werden durfte. Weil in allen anderen Ländern, vor allem in Deutschland, eine massive Zensur herrschte, sodass einfach nicht darüber gesprochen werden durfte, dass diese Pandemie umging. Die Situation der Bevölkerung war also wirklich desaströs und es kommt ungefähr ab 1916 regelmäßig zu Hungerdemonstrationen. Und in dieser Situation haben linke Aktivistinnen und Aktivisten versucht, die Stimmung, die eigentlich schon relativ negativ war in der Bevölkerung, gegen die Regierung und gegen den preußischen Obrigkeitsstaat zu wenden. Das hat eine Weile gedauert, bis das gelungen ist, aber dank unermüdlicher Agitation ist es dann zu einem Koordinierungskomitee, insbesondere von USPD-AktivistInnen und sogenannten revolutionären Obleuten, also Betriebsdelegierten gekommen, die reichsweit einen Streik koordiniert haben, der ein politischer Streik sein sollte. Es sollte also nicht um Lohnforderungen gehen, sondern es sollte die ausschließliche Forderung gestellt werden, dass der Krieg sofort beendet wird und ein Verhandlungsfrieden angestrebt wird. Die SPD und die offiziellen Gewerkschaften waren zunächst gegen diesen Streik und haben sich dann aber gezwungen gesehen, sich doch an den Streikkoordinierungskomitees zu beteiligen. Das ist dann auch passiert, und zwar insofern, dass, insofern als dass sich sowohl auf reichsweiter Ebene als auch dann jetzt auf der bayerischen Ebene führend, also die SPD-Führung in die Streikleitung eingeklinkt hat mit dem erklärten Ziel, den Streik abzuwürgen. Das ist ihnen dann auch gelungen. In Bayern war das so ausgesehen, dass der Erhard Auer, das war der damalige SPD-Vorsitzende, die USPD-AktivistInnen, das waren insbesondere Sarah Sonja Lerch in München und Kurt Eisner, an die Polizei verraten hat. Und die wurden dann eingesperrt, zusammen mit vielen anderen Basisaktivisten und Aktivistinnen. Daraufhin hat die SPD die Streikleitung übernommen, hat den Streik für beendet erklärt. Der hat aber insgesamt im Deutschen Reich hat es ungefähr 3 bis 4 Tage funktioniert, den Streik aufrechtzuerhalten. Da haben hauptsächlich Munitionsarbeiterinnen gestreikt. Das waren tatsächlich wirklich zu großen Teilen Frauen, weil Männer ja im Feld waren zu großen Teilen. Die führenden Aktivistinnen waren eben auch zum großen Teil Frauen. Also Sarah Sonja Lerch hat da, wie gesagt, eine herausragende Rolle gespielt. Die ist dann im Gefängnis in München unter ungeklärten Umständen gestorben. Es hat aber trotz der Niederschlagung des Streiks und massiver Repressionen, also die daran beteiligt waren, wurden dann an die Front geschickt, in die gefährlichsten Einsatzgebiete und sind dann zu großen Teilen auch gestorben. Aber trotz dieser Repression hat es dazu geführt, dass es zu einer ersten Stufe von Selbstorganisation gekommen ist und erste Rätestrukturen entstanden sind. Die sind aufrechterhalten worden. Es gab auch mehr oder weniger geheime Diskussionszirkel. Und als dann der Kurt Eisner wieder freigelassen wurde, das war im Oktober 1918. Nochmal kurz, warum der freigelassen wurde. Der hätte eigentlich viel länger im Knast bleiben sollen, dabei sollte für eine Landtagswahl antreten und musste deswegen freigelassen werden und hat dann aber sofort, als er freigelassen wurde, wieder angefangen, revolutionär zu agitieren. Und es kommt dann insofern zu einer Verschärfung der revolutionären Situation, als sich Soldaten zu großen Zahlen den Friedensdemonstrierenden anschließen. Und es kommt am 7. November 1918 zu einer massiven Friedensdemonstration, an der sich mehrere 10.000 Leute beteiligen in München. Und diese Demonstration wird organisiert von eigentlich allen linken Kräften zusammen, von der SPD, der USPD und den Gewerkschaften. Und die SPD hatte sich daran beteiligt mit der Auflage, dass danach keine weiteren Aktionen stattfinden sollten. Daran hat sich die USPD oder der Rest der Linken aber dann nicht gehalten, sondern hat dann, nachdem die SPD ihren Teil aufgelöst hat der Demonstration, ist sie weitergezogen, und zwar von Kaserne zu Kaserne, um sozusagen Soldaten abzuholen und die davon zu überzeugen, sich der Demo anzuschließen. Das ist dann auch passiert. Es haben sich alle bis auf eine Kaserne sofort dieser Demonstration angeschlossen, und es wurde dann noch in derselben Nacht die Monarchie gestürzt. Daraufhin haben sich erste offizielle Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte gegründet in Bayern. Die haben sich in München getroffen und haben dann Kurt Eisner zum ersten Ministerpräsidenten von Bayern gewählt. Kurt Eisner hat dann versucht, eine Art Kompromiss herzustellen von einer parlamentarischen Regierung und einer Räteregierung. Also die Räte waren die eigentlichen Träger der Revolution, kann man sagen, also weil die Revolution einfach eine sehr starke Basisinitiative war, aber gleichzeitig war so von der Stimmenverteilung her die SPD einfach eine sehr starke und relevante Kraft, und deswegen hat er es für nötig gehalten, die mit an der Regierung zu beteiligen, und hat dann unter anderem dem Erhard Auer, also seinem vorherigen Erzfeind, den Posten des Innenministers gegeben, also auch eine sehr zentrale Funktion. Und von der politischen Ausrichtung hat er versucht, einen Kompromiss zu schaffen zwischen Parlamentarismus und Rätedemokratie. Da gab es sehr viele Spannungen, weil die Interessen sehr unterschiedlich waren. Also die Sozialdemokratie hat wesentlich einen legalen Übergang zu einer zu einem parlamentarischen, demokratischen System angestrebt. Und die Linken haben versucht, eine Rätedemokratie herzustellen, in der es zu Sozialisierung im umfassenden Maßstab kommen sollte. Das hat sich zunächst dann so gestaltet, dass das Innenministerium versucht hat, die Rätestrukturen insofern auszuhebeln, als dass einfach die Kommunikation umgeleitet wurde, weil die verschiedenen Behörden, die dem Innenministerium unterstellt waren dafür zuständig, Anfragen von lokalen Räten, die übrigens nicht nur in München waren, sondern in ganz Bayern. Das wird oft verwechselt, aber darauf komme ich nachher nochmal. Auf jeden Fall waren die verschiedenen Ministerien, verschiedenen Behörden, die dem Innenministerium unterstellt waren, dafür zuständig, auch verschiedene Anfragen weiterzuleiten. Und es hat dann immer so agiert, dass wenn die lokalen Räte eine Anfrage gestellt haben nach München, wurden die Antworten darauf nicht an die Räte zurückgegeben, sondern an die jeweiligen Magistrate und sozusagen Verwaltungsstrukturen, die noch aus der Monarchiezeit praktisch intakt gelassen wurden und direkt als solche übernommen wurden, mitsamt der monarchistischen Beamten. Das hat sich dieser Konflikt immer weiter zugespitzt zwischen den verschiedenen linken Kräften. Und es kam dann zu einem Zwischenfall, der das zum Explodieren gebracht hat. Und zwar war das die Ermordung von Kurt Eisner durch einen rechtsextremen Studenten. Und in dieser Situation war das Misstrauen zwischen Linken und SPD schon so groß, dass die Linken davon ausgegangen waren, dass eigentlich, wenn Eisner umgebracht wird, dahinter nur ein Sozialdemokrat stecken kann, und zwar Auer. Und dann ist ein linker Räteaktivist in den Landtag gestürmt und hat dort versucht, Auer zu ermorden. Das ist ihm nicht gelungen, Auer wurde aber schwer verwundet. Und der Landtag ist auseinandergestieben und geflohen und auch nicht mehr zurückgekehrt. Und dann hatte plötzlich der Rätekongress de facto die Regierungsmacht inne, obwohl er das sozusagen gar nicht angestrebt hatte in dieser Form. Obwohl es dann keinen Landtag mehr gab und sozusagen eigentlich die Rätedemokratie, die man davor verlangt hatte, jetzt sozusagen per Zufall eigentlich schon da war, hat man sich weiterhin eine Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie bemüht und hat versucht, eine neue Regierung aufzustellen, die paritätisch von Vertretern aus den Räten und den Parteien aufgestellt werden sollte. Da hat man dann lange verhandelt. Irgendwann ist dabei aber herausgekommen, dass die SPD-Führung zeitgleich in Nürnberg mit rechten Parteien über eine gegenrevolutionäre Regierung verhandelt hat. Und als das rausgekommen ist, hat dann die Seite der Räte die Verhandlungen abgebrochen. Es hatte auch schon davor massive Demonstrationen gegeben, hauptsächlich von Arbeitslosen in München, aber auch von Industriearbeitern in Augsburg und Nürnberg, die dann im April 1919 so weit gingen, dass sie gesagt haben, sie treten jetzt in den Generalstreik, wenn nicht sofort die Räterepublik ausgerufen wird. Und das ist dann auch passiert. Man hat dann am 4. April 1919 eine reine Räterepublik ausgerufen, an der sich allerdings die kommunistische Partei nicht beteiligen wollte, weil es sich um keine rein kommunistische Räterepublik gehandelt hat. Sondern auch da wieder teilweise sogar Sozialdemokraten vertreten waren und eben zu großen Teilen Anarchisten. Die haben die Mehrheit der führenden Köpfe dargestellt, aber auch Persönlichkeiten, die einfach politisch undurchschaubar waren, wie zum Beispiel Silvio Gesell, das ist so ein Freigeldtheoretiker, der relativ kuriose Theorien über den Kapitalismus sich überlegt hat. Und auch andere, also es gibt da ganz viele Anekdoten über Personen, die da an führender Stelle beteiligt waren, die offensichtlich auch psychisch krank waren und dann ganz wirre Sachen gemacht haben. Also wie der Außenminister hat dann an den Papst regelmäßig telegrafiert und dem irgendwelche absurden Mitteilungen gemacht. Wie dem auch sei, die Kommunisten haben sich strikt dagegen verwehrt, da mitzumachen, haben auch darüber hinaus aktiv gegen die Räterepublik agiert und haben aber auch sich nicht darauf eingelassen, sich sozusagen sozusagen begleitend daran zu beteiligen. Die Situation hat sich dann verändert, als die Sozialdemokraten einen Putsch versucht haben, der so geplant war, dass die republikanische Schutztruppe, die zu großen Teilen sozialdemokratisch eingestellt war, das ist ein Armeeteil, ist einfach ein Teil der bayerischen Armee gewesen, der eigentlich sozusagen zum Schutz der Räte da sein sollte. Der hat dann aber einen Putschversuch in München gestartet und gleichzeitig wollte die Gegenregierung von Ingolstadt aus einen Sturm von außen auf München einleiten. Das ist aber dann an einem Kommunikationsfehler zeitversetzt passiert, sodass der Putschversuch in München niedergeschlagen werden konnte und dann die Truppen aus Ingolstadt gar nicht mehr in Bewegung gesetzt wurden. Interessant ist dabei, dass auch hier die revolutionäre Selbstverteidigung wesentlich eigentlich von den Räten selbst organisiert wurde und die Räteregierung sozusagen sehr stark paralysiert war und eigentlich dazu sehr wenig beigetragen hat und sich einfach die verschiedenen Rätestrukturen in unglaublicher Geschwindigkeit selbst bewaffnet haben und dann in Eigenregie diese Putschisten besiegt haben. Daraufhin hat dann die Kommunistische Partei gesagt, dass diese Form der Räteregierung so nicht mehr tragbar ist, weil sie sich eben hauptsächlich mit Kulturpolitik und so weiter beschäftigt und nicht genug Fokus auf die militärischen Angelegenheiten legen würde. Die anarchistische Räteregierung hat dann auch freiwillig abgedankt und hat den Kommunisten das Feld geräumt. Und die haben dann eine rein kommunistische Räterepublik ausgerufen, die sich dann eben hauptsächlich auf das Militärische fokussiert hat. War aber auch schon während der anarchistischen Räterepublik-Zeit zu umfassenden sozialen Veränderungen gekommen. Also es gab Sozialisierungen von großen Betrieben, die in die Kontrolle der Betriebsräte übergeben wurden. Es gab eine drastische Reduzierung der Arbeitszeit von durchschnittlich 12 Stunden auf 8 Stunden. Dann gab es eine sehr starke Stärkung von Frauenrechten. Es gab zum ersten Mal Frauenwahlrecht. Frauen durften zum ersten Mal Richterinnen sein. Es gab eine Umverteilung von Wohnraum, weil es eine sehr, sehr große Wohnungslosigkeit gab. Es war ein unglaublich harter Winter und der Frühling war auch sehr, sehr kalt, sodass auch Leute erfroren sind. Dann wurde Wohnraum erfasst und Wohnungslose in und sozusagen leerstehende Zimmer in Bürgertumswohnungen einquartiert. Es gab also während der kurzen Zeit der Räteregierung auch tatsächlich einige soziale Umwälzungen. Während der kommunistischen Zeit hat sich aber das Hauptaugenmerk auf die Aufstellung einer bayerischen Roten Armee gelegt, die dann zu Hochzeiten ungefähr 10.000 Personen umfasst hat. Das hat aber nicht ausgereicht, weil die Gegenregierung, die in Bamberg mittlerweile sich eingenistet hatte, von der sozialdemokratischen Reichsregierung einerseits Reichshilfe angefordert hatte, also das Militär, die Reichswehr mobilisiert hatte nach Bayern und gleichzeitig einen Pakt mit den rechtsextremen Freikorps geschlossen hatte, weil die Armee einfach nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg zu großen Teilen schon demobilisiert war und man auch die Soldaten als nicht wirklich vertrauenswürdig eingestuft hat zu großen Teilen, weil die eben selber auch zu großen Teilen Revolutionäre waren. Die Freikorps waren aber vor allem ideologisch motivierte Rechtsextreme, die hauptsächlich durch Antisemitismus motiviert waren. Und die haben dann eben, also sozusagen der Verbund von Reichswehr und Freikorps hat dann die Bayerische Räterepublik niedergeschlagen. Erstmal ist der Bayerischen Roten Armee aber sind einige militärische Erfolge gelungen. Aber aufgrund der extremen Übermacht musste man dann sich relativ schnell zurückziehen. Und es kam dann bei der Einnahme von München zu drastischen Massakern, wo sozusagen ein Freibrief zum Töten von der Gegenregierung ausgestellt wurde, der erst dann widerrufen wurde, als es, 2 Wochen nach der Einnahme von München zu einem Missverständnis kam, bei dem ein katholischer Burschenverein komplett massakriert wurde. Und dann hat sich die Kirche eingeschaltet und gesagt, das geht doch so nicht. Und dann hat man eben gesagt, okay, man kann jetzt nicht mehr einfach Leute an Ort und Stelle erschießen, von denen man glaubt, das sind Linke. Und dann wurde das Kriegsrecht aufgehoben. Es kam aber zu einer Art Militärdiktatur, die Regierungsgeschäfte sozusagen nach einigen Monaten an die SPD-Gegenregierung übergeben hat. Und dann kam es wiederum zu einem rechten Griff nach der Macht im Zuge des Kapp-Putsches. Da wurde dann danach die Regierung von dem deutschnationalen Gustav Kahr gestellt, der eine nationalistische Diktatur praktisch, also er wurde gewählt, aber hat dann quasi diktatorische Vollmachten bekommen. Und auch der war hauptsächlich antisemitisch motiviert und hatte sich zum Ziel gemacht, alle Juden aus Bayern auszuweisen und Bayern zur Ordnungszelle des Deutschen Reiches zu machen. Und dann ist es, werde ich auch gleich nochmal erklären, zur Gründung der faschistischen Bewegung gekommen in Bayern, sozusagen direkt aus der Gegenrevolution heraus. Also, erste These, die Bayerische Räterepublik war keine Fantasie von Literaten, sondern Produkt der Selbstorganisation breiter Massen. Scheint relativ offensichtlich. Wenn man sich aber so neuere Publikationen anschaut zu dem Thema, wird immer wieder das Bild erweckt, schon allein in den Titeln, dass eigentlich die Schriftsteller diese Revolution herbeigeschrieben oder sogar herbeifantasiert hätten. Hier mal zwei Titel, die in diese Richtung gehen. Träumer, als die Dichter die Macht übernahmen, oder das Wintermärchen, Schriftsteller erzählen die Bayerische Revolution. Also hier diese Begriffe Träumer oder Märchen legen ja nahe, dass das sozusagen hauptsächlich ein Fantasieprodukt war und dass man das eigentlich auch gar nicht ganz ernst nehmen muss. Da ist ganz interessant, dass diese Erzählung schon während der Revolution selber auch vorgenommen wurde, hauptsächlich von bürgerlich-liberalen Kreisen, die gegen die Revolution waren. Ein Beispiel ist da der Viktor Klemperer, dessen Revolutionstagebuch auch heute noch immer wieder neu aufgelegt wird. Und es natürlich insgesamt auch eine ziemlich stark verzerrte Quellenlage gibt zu dem Thema. Also natürlich konnten die Arbeiterinnen und Arbeiter keine Memoiren schreiben, einfach aufgrund ihrer schlechten Bildung und einfach auch, weil sie halt arbeiten mussten und deswegen die meisten Zeitdokumente einfach von Intellektuellen kommen. Und das führt oft zu der irrigen Annahme, dass es ist dort eigentlich nur eben Dichter gewesen wären, die dort die Revolution gemacht hätten. Das ist also falsch. Wie gesagt, hat die Revolution von Anfang bis Ende auf der Selbstorganisation von Proletarisierten eigentlich gegründet. Es hat angefangen beim Streik der Munitionsarbeiterinnen, dann sind die Soldaten hinzugekommen. Und hier kann man jetzt nochmal kurz auf die Basis sozusagen eingehen, die Räte gewählt haben. Also die Arbeiterräte wurden von Betrieben gewählt, also sozusagen das waren in erster Instanz Betriebsräte, wo also die Idee war, dass es keine Berufspolitiker mehr geben sollte, sondern Personen delegiert werden aus dem direkten persönlichen Umfeld, die also auch persönlich bekannt sind. Die haben dann zwar kein imperatives Mandat bekommen, aber waren jederzeit abrufbar. Also die wurden dann in bestimmte Gremien delegiert. Es gab dann einen Zentralrat und verschiedene problemzentrierte Räte. Und das war von der Idee her sozusagen eine Basisdemokratie. Auch die Soldaten haben nach dem gleichen Prinzip Delegierte gewählt, das halt in ihren Kasernen sozusagen die Idee war, dass sozusagen einfach immer persönlich bekannte Leute delegiert werden. Es gab auch Bauernräte, die auch tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt haben für die Revolution. Da war die Organisierung allerdings wesentlich schwieriger, weil natürlich Soldaten und Industriearbeiter schon von Natur aus, von ihren Berufen aus, in großen Massenorganisationen tätig sind und deswegen das Organisieren und Kommunizieren wesentlich einfacher ist als bei sehr weit verstreuten Bauern. Und die Bauernschaft deswegen sehr stark auf wenige Persönlichkeiten angewiesen war, denen sie vertraut hat. Das war am Anfang der Revolution vor allem Ludwig Gandorfer, das war der Vorsitzende des Bayerischen Bauernbundes, ein Linker, Der ist aber kurz nach der Revolution in einem Autounfall tödlich verunglückt. Und damit ist die Kommunikation zwischen den Revolutionären und der Bauernschaft ziemlich schnell abgerissen. Und das hat sich noch verstärkt, als dann die militärische Gegenrevolution eingesetzt hat. Und dann die Kommunikation mit den Provinzregionen fast gar nicht mehr möglich war. Und daraufhin haben sich dann die Bauern zu großen Zahlen auch den Freikorps angeschlossen. Es gab aber auch schon während der Eisnerzeit, also während es noch diese Kompromissform von Parlamentarismus und Rätedemokratie gab, immer wieder massive Demonstrationen für das Rätesystem. Und zwar auch die führenden intellektuellen Vertreter des Rätegedankens eigentlich eine ziemlich wichtige Position hatten, sich aber trotzdem nicht dazu durchringen konnten, die Räterepublik auszurufen, wurde das von der breiten Basis immer wieder gefordert. Also auch hier, auch wie das Beispiel der Industriearbeiterschaft von Augsburg zeigt, ist da vor allem ein Druck von unten sehr ausschlaggebend gewesen. Zweite These: Frauen waren sehr zentral für die Revolution, insbesondere in der Frühphase. In der Spätphase wurden sie allerdings gezielt wieder zurückgedrängt, auch aus linken Organisationen. Ein wichtiges Organ ist der sogenannte Bund Sozialistischer Frauen. Das ist eine linke Frauenplattform gewesen, die strömungsübergreifend Frauen organisiert hat, die sich revolutionär betätigen wollten. Sie haben schon angefangen, während des Streiks der Munitionsarbeiterinnen zu agitieren, weil es da tatsächlich eben auch zu einem großen Teil um Frauen ging, die in den Munitionsfabriken gearbeitet haben. Die zentrale Persönlichkeit war da, wie gesagt, Sarah Sonja Lerch. Es hat dann schon während der Eisnerzeit, wie gesagt, große feministische Fortschritte gegeben. Die wurden aber später wieder zurückgenommen, dann zu Teilen zumindest. Aber Bayern war auf jeden Fall das erste deutsche Bundesland aufgrund dieser Revolution, wo Frauen das Wahlrecht bekommen haben, wo Frauen als Richterinnen arbeiten konnten. Es gab dann auch eine große Debatte in der späteren Revolutionszeit um die rätedemokratische Repräsentation von Frauen, weil die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte eben Frauen strukturell nicht mit eingeschlossen haben, weil Frauen eben oft als Hausfrauen gearbeitet haben und die in diesen Räten sozusagen nicht mit repräsentiert wären. Und dann hat unter anderem der Bund Sozialistischer Frauen, aber auch viele andere linke Frauenorganisationen gesagt, das geht so nicht, wir sind auch Arbeiterinnen und haben Hausfrauenräte gegründet. Man hat sich aber dann im Rätekongress dagegen entschieden, dass die einen eigenen Sitz bekommen, und es kam dann sozusagen zu keiner institutionellen Repräsentierung. Es gab aber im Ministerium für soziale Fürsorge ein Frauenreferat, das die wesentlichen Frauenfortschritte eigentlich auch durchgesetzt hat. Später, als dann die Revolution wirklich Fahrt aufgenommen hatte, wurden Frauen aber auch aus den linken Organisationen wieder gezielt zurückgedrängt. Ein interessantes Beispiel ist die KPD, wo das mit besonderer Systematik passiert ist. Da gab es während der Revolution einen Führungswechsel. Das war davor ein Mann namens Max Levin, der die KPD in ihrer Gründungsphase in Bayern angeführt hat. Der hat noch sehr stark mit den Anarchisten zusammengearbeitet, und danach wurde von der Zentrale Eugen Levinet nach München geschickt, der sozusagen auch die Abgrenzung zu den Anarchisten und die Nichtzusammenarbeit mit der ersten Räterepublik verantwortet hat. Und Teil dessen Politik war es auch, Frauen aus allen Führungspositionen in der Kommunistischen Partei zu entfernen. Das hat unter anderem auch Hilde Kramer betroffen, um die es auch in meinem Buch geht, die davor einigermaßen wichtig war, hat auch immer wieder die Kommuniqués unterzeichnet und wurde dann zur Sekretärin wieder degradiert. Und so ging es vielen anderen Frauen auch. Dritte These: Die Räterepublik war nicht auf München beschränkt, sondern hat sich über ganz Bayern erstreckt. Das ist auch relativ zentral. Oft gibt es den Namen Münchner Räterepublik. Das ist eigentlich der einigermaßen gängige Name für diese Revolution. Der ist aber irreführend. weil es sich eben keineswegs nur um eine Münchner Räterepublik gehandelt hat, sondern die Revolution sich eigentlich über ganz Bayern erstreckt hat. Hier eine kurze Auflistung von den Orten, die sich der Räterepublik angeschlossen haben. Also eigentlich in allen Regierungsbezirken gab es Rätestrukturen, die auch die Verwaltung übernommen hatten. Interessant dabei ist, dass nicht einfach die Münchner Dekrete kopiert wurden, sondern es jeweils eigene Räte, sozusagen eigene Revolutionen in den Ortschaften gab, die sich natürlich gegenseitig beeinflusst und verstärkt haben, aber sozusagen auch teilweise unterschiedliche Wege gegangen sind. Ein zentraler Faktor dabei ist, dass durch die Militarisierung der gesamten deutschen Gesellschaft im Zuge des Ersten Weltkriegs viel Großindustrie nach Bayern verlagert wurde. Und deshalb gab es viel Industrieproletariat, was auch nicht nur in München war, sondern auch in einigen anderen Städten. Und die haben eine zentrale revolutionäre Basis gestellt. Beispiele dafür sind zum Beispiel Orte wie Kolbermoor, da gab es eine wichtige Torfstichindustrie, Rosenheim, hauptsächlich Textilindustrie, oder Urfeld, ein Ort, der wahrscheinlich den wenigsten was sagt, da ist das Walchensee-Kraftwerk, ein Wasserkraftwerk, was dort gebaut wurde. Das waren also revolutionäre Hochburgen, in denen auch tatsächlich noch weiter gekämpft wurde, nachdem München schon eingenommen wurde von der Gegenrevolution. Wie gesagt, haben sich auch von Anfang an Bauern an der Revolution beteiligt, die insbesondere in der Provinz natürlich eine große Rolle gespielt haben, weil immer noch einfach ein sehr großer Teil der bayerischen Bevölkerung eben von der Landwirtschaft gelebt hat. Da muss man aber sagen, dass diese Gruppe dann im späteren Verlauf nicht mehr revolutionär gesinnt war zu größten Teilen, sondern sich eben den Freikorps angeschlossen hat. Vierte These: Die Rechte war mit der Niederlage des Deutschen Reichs im Weltkrieg eigentlich besiegt, wurde aber durch die Sozialdemokratie wieder in den Sattel gehoben. Warum war die Rechte besiegt? Das war vor allem deswegen so, weil eigentlich die zentrale Organisationsplattform für rechte Politik in Deutschland das preußische Militär war. Da hat sich also alles zusammengerottet, was irgendwie völkisch und reaktionär gedacht hat. Und das Militär ist dann nicht nur sozusagen materiell und organisational durch die Niederlage Deutschlands besiegt worden, sondern hat auch einfach in der Bevölkerung rapide sein Ansehen verloren. Also davor war das sozusagen Garant für einfach ein hohes Ansehen, wenn man irgendwelche Militärorden hatte und so weiter. Das hat sich dann aber drastisch geändert, weil das Militär dann tatsächlich einfach auch für die materielle Misere der Bevölkerung verantwortlich gemacht wurde. Und dann es im Gegenteil so war, dass Leute, wenn sie sich mit Abzeichen auf der Straße haben blicken lassen, ihnen regelmäßig diese Abzeichen abgerissen wurden und es Übergriffe gab auch auf Soldaten. Nach der Revolution bestand die Regierung oder lag die politische Macht eigentlich ausschließlich in den Händen von den verschiedenen linken Strömungen. Das Interesse der Sozialdemokratie war aber vor allem eben die Erhaltung des Staates, also auch sozusagen der monarchistischen Beamtenschaft und sozusagen das Legalitätsprinzip stand da im Zentrum. Und um das zu erhalten, sind die eben tatsächlich so weit gegangen, dass sie sich nicht nur mit den bürgerlich rechten Parteien verbündet haben, also mit der Bayerischen Volkspartei und der DDP, das war die rechtsliberale Partei, sondern eben auch mit präfaschistischen Kräften. Dabei ist insbesondere die sogenannte Thule-Gesellschaft zu nennen. Es war eine Geheimorganisation, die hauptsächlich antisemitisch motiviert war. Und den Freikorps, was einfach eine sehr große paramilitärische reaktionäre Verbände gewesen. Und dadurch, dass die Sozialdemokratie mit diesen Kräften kooperiert hat, und zwar schon sehr früh, also auch schon während der Eisner-Regierung, hat Erhard Auer versucht, mit der Thule-Gesellschaft und verschiedenen anderen rechten Kräften zusammen einen Putsch anzuzetteln mit sogenannten Bürgerwehren, was dann aber aufgeflogen ist. Und später hat sich das dann nochmal drastischer manifestiert, indem eben sowohl die sozialdemokratische Reichsregierung als auch die sozialdemokratische Gegenregierung in Bayern aktiv Werbung für die Freikorps gemacht hat und die Freikorps wurden eben geleitet also zu großen Teilen von späterer NS-Prominenz. Es ist dann direkt sozusagen darin übergegangen. Durch diese Kooperation hat man eigentlich dazu beigetragen, dass Kräfte, die schon besiegt waren, wieder in den Sattel gehoben wurden, was dann der Sozialdemokratie bekanntlich selber auf die Füße gefallen ist. Die war ja eines der ersten Opfer dann der NS-Politik. Hier ein sehr aufschlussreiches Bild. Auf der rechten Seite sieht man den sozialdemokratischen Militärminister Noske, wie er ein Freikorps-Bataillon inspiziert. Auf der linken Seite sieht man dieses Freikorps-Bataillon einige Jahre später in SS-Uniform, was also diese Verbindung nochmal sozusagen illustriert. Fünfte und letzte These, die eine der zentralen historischen Punkte eigentlich an der Räterepublik ist nicht nur die Revolution selbst, sondern auch die zentrale Bedeutung der Niederschlagung der Rätebewegung, die nämlich sowohl ideologisch als auch organisational die Geburtsstunde des deutschen Faschismus markiert. Dazu muss man noch mal kurz auf die Thule-Gesellschaft eingehen. Das war ein insbesondere, eben wie ich schon gesagt hatte, antisemitisch motivierter Geheimbund. Der hat sich gruppiert um einen esoterischen Theoretiker namens Rudolf Glauer, der sich in allen möglichen esoterischen Strömungen herumgetrieben hat und in allen Aktivitäten, die ihm nicht gefallen haben, eine jüdische Weltverschwörung gesehen hat. Und dann später erzählt hat, er hätte sozusagen die Methoden des Judentums studiert und hätte daraus gelernt, indem er jetzt selber sozusagen eine Verschwörungsgeheimorganisation gründen will. Und die Thule-Gesellschaft hat sich auch einige der zentralen Symbole der NS-Bewegung überlegt. Also das Logo war das Hakenkreuz, der offizielle Gruß war Sieg und Heil. Und die sozusagen politische Zielsetzung war, dass eine deutsche Diktatur errichtet werden sollte, deren Zweck die Ausweisung aller Ostjuden sein sollte. Also Ostjuden war sozusagen das antisemitische Schimpfwort für eine fiktive Gruppe, die sich die Rechten sozusagen herbeifantasiert haben, wo sie sozusagen versucht haben zu konstruieren, dass verschiedene jüdische Revolutionäre eigentlich gar keine Deutschen sind, sondern aus Osteuropa eingewandert seien. Teil davon war auch, dass in rechten Kreisen immer wieder behauptet wurde, Kurt Eisner hieße eigentlich Salomon Kosmonowski und solche Dinge, um sozusagen diesen östlichen Charakter zu betonen und das Nicht-Deutsche. Infolge dessen sind dann auch die Freikorps mit Hakenkreuzen in München einmarschiert bei der Niederschlagung der Räterepublik und haben sich damit hauptsächlich auf ihre Verbundenheit zur Thule-Gesellschaft bezogen, weil die Thule-Gesellschaft für die Rekrutierung der Freikorps-Milizen in den revolutionären Gebieten verantwortlich war. Also die hat Reaktionäre aus den revolutionären Gebieten rausgeschmuggelt und mit Waffen versorgt und zu den Freikorps geschickt sozusagen. Das wichtigste und brutalste Freikorps, was es zu dieser Zeit gab, war das Freikorps Epp. Epp war ein... wie bitte? Der Ritter von Epp. Der Ritter von Epp, genau. Das war also ein preußischer Militär, der auch davor schon sich hervorgetan hatte durch verschiedene Kolonialverbrechen. Der war an der Niederschlagung des Boxeraufstandes in China beteiligt und auch an dem Genozid an den Herero und Nama in Namibia. Und der hat dann das größte Freikorps zu dieser Zeit zusammengestellt, in dem auch Hess und Röhm, also spätere Nazi-Prominenz, als Offiziere organisiert waren. Und war eben hauptsächlich, ja, was man sozusagen später Faschismus nennen würde, war sein zentraler Antrieb. Die Thule-Gesellschaft hat dann auch die Gründung der Deutschen Arbeiterpartei vorangetrieben, aus der dann später die NSDAP hervorgegangen ist. Und die Freikorps wurden in SA und SS überführt. Und tatsächlich ist dann mit der Diktatur von Kahrs das Ziel der Ausweisung der sogenannten Ostjuden verwirklicht worden, was die Thule-Gesellschaft sich gesetzt hatte. Es kam dann tatsächlich zu Abschiebungen. Das Bild, was man hier sieht, da sind antisemitische Karikaturen von revolutionären Politikern zu sehen. Das Interessante ist, dass das ein Wahlzusammenschluss von verschiedenen rechten Parteien ist, also sozusagen der Deutschen Mittelpartei, Deutsche Volkspartei, also was so Vorläufer sozusagen der Zentrumspartei waren, also was dann später in die CDU übergegangen ist, aber auch sozusagen mit den präfaschistischen Parteien. Und auch hier schon das Hakenkreuz als Logo. Das wären von meiner Seite die zentralen Thesen. Und dann würde ich einfach noch mal kurz was vorlesen. Ich würde einfach mal den Tag des Sturzes der Monarchie vorlesen. November 1918. Hilde steht dicht neben ihren Luxemburger Freunden auf der Theresienwiese mit 60.000 weiteren Frauen und Männern. Die meisten Betriebe, Geschäfte und Ämter haben an diesem Tag geschlossen, weil ihre Angestellten mit oder ohne Erlaubnis nicht zur Arbeit erschienen sind. Meine Erinnerung ist, schreibt Hilde später, dass buchstäblich ganz München an dieser Demonstration teilnahm. Die Straßen waren leer. An der Theresienwiese standen Reihen von leeren Straßenbahnen, deren Fahrpersonal sich der Demonstration angeschlossen hatte. Es schienen zum Teil Straßenbahnen zu sein, die da gar nicht hingehörten, sondern an diesem Nachmittag von ihrer gewöhnlichen Strecke abgewichen waren. Heute kann ich mich nur noch an ein gewaltiges Menschenmeer erinnern, aus dem hier und da rote Fahnen, Gewerkschaftsfahnen und die Köpfe von Rednern hervorragten. Es ist der erste Jahrestag der russischen Revolution und die vielen Menschen sind sich einig, dass auch hier in Bayern eine Revolution her muss. Oben direkt neben der Bavaria, sozusagen der bayerischen Freiheitsstatue, steht Erhard Auer, der Führer der SPD, und redet von Reformen. Hilde gerät mehr und mehr in Rage. Lügner, Verräter, Schuft, schreit sie zusammen mit tausenden anderen Radikalen. Allzu gut erinnern sie sich an seinen Verrat während des Januarstreiks. Erst vor wenigen Tagen ist Kurt Eisner aus dem Gefängnis entlassen worden und schon steht er wieder seelenruhig neben Auer, dem Mann, der ihn dorthin gebracht hat. Zu der Kundgebung haben SPD, Gewerkschaften und USPD gemeinsam aufgerufen, geeint durch die Forderung nach sofortigem Frieden. König Ludwig hat sich dagegen entschieden, die Demonstration wie sonst üblich niederknüppeln zu lassen, um den eingeleiteten Übergang zur konstitutionellen Monarchie nicht zu gefährden. Denn an diesem Tag wird die bayerische Regierung umgebildet und das von König Ludwig in die Wege geleitete Abkommen zur Parlamentarisierung soll vom Landtag verabschiedet werden. Erstmals sollen die rechtsliberale DDP, die katholische Zentrumspartei und die Sozialdemokraten an der Regierung beteiligt werden. Aber die Reformen kommen viel zu spät. Sie werden durch die sich überstürzenden Ereignisse der revolutionären Entwicklung eingeholt. An verschiedenen Stellen der Theresienwiese sprechen bis zu 12 Redner zur gleichen Zeit. Neben Auer spricht auch Ludwig Gandorfer, ein linker Vertreter des Bayerischen Bauernbundes, und vor allem Kurt Eisner. Auer und andere Gemäßigte versuchen, die Versammelten mit Verweis auf die kommenden Reformen zu beruhigen. Eisner und seine Genossen dagegen fordern ein sozialistisches Rätesystem. Sie haben sich bereits im Norden der Theresienwiese aufgestellt, um anschließend schnell und möglichst ohne aufgehalten zu werden, zu den Kasernen der Stadt zu ziehen. Ein Mann, der eine rote Fahne vor sich aufgepflanzt hat, berichtet, dass in Kiel die Matrosen gemeutert haben und in Österreich die Habsburger abgesetzt worden seien. Nun sei es auch an der Zeit, die Wittelsbacher und Hohenzollern zum Teufel zu jagen. Nach den Reden beschließt die gesamte Versammlung eine Resolution, in der ein sofortiger Friedensschluss, der Rücktritt des Kaisers, der 8-Stunden-Tag und eine Arbeitslosenversicherung gefordert werden. Die Bedingung der SPD für die Teilnahme an der Großkundgebung war die Versicherung gewesen, dass im Anschluss keine weiteren Aktionen durchgeführt würden. In diesem Sinne setzt sich der Hauptzug der Demonstration unter Auers Führung zum Friedensengel in Bewegung. Dort löst der bayerische SPD-Vorsitzende die Versammlung auf. Hilde Kramer aber schließt sich einer Menschenmenge an, die sich um Kurt Eisner und Ludwig Gandorfer versammelt hat. Diese Menschen denken nicht daran, jetzt schon nach Hause zu gehen. Stattdessen setzen sie sich in Richtung der Kasernen in Bewegung. Wie eine kribbelige schwarze Welle wälzten sich die Tausenden und Abertausenden Menschenhang aufwärts auf die Straße, erinnert sich Oskar Maria Graf später. Gandorfer, der bei Eisner untergehakt ist, geht merkwürdig langsam. Erst als Hilde sich an die Spitze des Zuges vorgekämpft hat, wird ihr klar, was der Grund dafür ist. Ludwig Gandorfer, der Mann, der den Zug der Revolutionäre anführt, ist blind. Zur selben Zeit befindet sich König Ludwig III. Auf seinem täglichen Nachmittagsspaziergang durch den englischen Garten. Dass die Bevölkerung seit Monaten auf den Straßen rebelliert, ist kaum zu ihm vorgedrungen. Die Warnungen, die er erhalten hat, hat er als übliche Undankbarkeit der Untertanen abgetan. Nun jedoch scheinen die Leute, die ihn auf seinem Spaziergang begegnen, über die Maßen unruhig zu sein. Das geht tatsächlich so weit, dass eine Gruppe von Arbeitern sich ihm bis auf wenige Schritte nähert und sogar das Wort an ihn richtet. Offensichtlich haben sie ihn trotz seiner bürgerlichen Kleidung erkannt, denn er trägt nur einen Gehrock über seinem voluminösen Bauch und auf dem Kopf eine Melone. Immerhin lüften die Proleten noch ihre zerlumpte Kopfbedeckung vor dem Staatsoberhaupt, dann fällt der Satz, der dem König seine angeborene Gemütlichkeit raubt. Majestät gängs Horm, Revolution is! Verdutzt eilt der Monarch zurück zur Residenz. Dort angekommen muss er feststellen, dass fast das gesamte Personal und die Wachen verschwunden sind. Man hat ihn offensichtlich sitzen lassen. Er ruft den verbliebenen Hofstaat zusammen, der ihm erklärt, der Rest des Personals sei vor der wütenden Menge geflüchtet. Otto Ritter von Dandel, der Vorsitzende des Ministerrats, empfiehlt seinem Herrn in einer verklausulierten Rede die Flucht. Eilig befiehlt der König, einige Automobile zu mieten. Diese lässt er mit seinen wichtigsten Bedarfsgegenständen und Lakaien füllen. Prinzessin Wiltrud berichtet später über die Ereignisse. Meine Mutter, die seit dem Frühjahr schwer leidend war, hatte sich in ihr Appartement zurückgezogen und wurde eben am Toilettentisch von ihrer Kammerfrau Fanny Schneid abfrisiert, als Papa sie von der Abfahrt verständigte. Mein Vater war ohne seinen Leibjäger Rheingruber, der noch von der Bulgarienreise her krank war. Ein alter kleiner Garderobier half ihm mit grauem Opossum gefütterten Jägermantel und reichte ihm den Hut. Papa nahm nur eine Schacht Zigarren unter den Arm, das war alles. Die königliche Familie, neben König und Königin, den Prinzessinnen Helmtrud, Hildegard, Gundelinde und Wiltrud, auch zwei Hofchargen, eine Baronin und eine Kammerfrau, eilt zu den Automobilen. Die Türen werden hinter ihnen zugeschlagen und der Korso rast nach Schloss Wilderwart davon. Von dort aus flieht der König und sein kleines Gefolge weiter an den Hintersee bei Berchtesgaden. Seit Ludwig den bayerischen Thron bestiegen hat, musste er keine solche Unverschämtheit erleben wie die nun um sich greifende Revolution. Währenddessen erreicht der von Eisner und Gandorfer angeführte Demonstrationszug die Kraftfahrersatzabteilung in der Katzmeierstraße. Polizei und Armee, die der Aktion keine große Bedeutung zu messen zu scheinen, lassen die Demonstrierenden dort unbehelligt. Die Kraftfahrer schließen sich der Demonstration sofort an. Nun setzt sich der angeschwollene Zug zu den Münchner Kasernen in Bewegung. Die Revolutionäre wissen, dass es von zentraler Bedeutung ist, die Soldaten für ihre Sache zu gewinnen. Die seit Kriegsbeginn rigoros durchgeführte Militarisierung hat dafür gesorgt, dass die Garnisonen der bayerischen Städte stark vergrößert worden sind. Allein in München sind 52.000 Soldaten stationiert. In Nürnberg sind es 20.000 und in Augsburg, Würzburg und Ingolstadt jeweils zwischen 10.000 und 15.000. Als der Demonstrationszug bei der Ersatzkompanie des Münchner Landsturmbataillons ankommt, schließen sich die dort stationierten Soldaten unter Jubel den Demonstrierenden an. Weiter geht es zur Marsfeldkaserne. Auch dort verlassen die Soldaten sofort ihre Unterkünfte, ohne dass die Offiziere irgendetwas dagegen tun könnten. Allein bei der Kaserne in der Schwabinger Türkenstraße kommt es zu einer Auseinandersetzung. Einige Offiziere werfen Reizgasgranaten, um zu verhindern, dass die Soldaten die Kaserne verlassen oder die Demonstrationsteilnehmer sie betreten. Als die Menschenmenge bereits beginnt zurückzuweichen, springt Zenzel mühsam auf das Verdeck eines Autos und schwenkt ihre rote Fahne und schreit: Hoch der Friede und die Revolution! Auch ihr Mann Erich klettert zu ihr herauf und hält eine spontane Rede an die Soldaten und Demonstrierenden. Die Menge rückt wieder dichter zusammen. Ermutigt von den Demonstrierenden brechen die Soldaten in der Kaserne die verriegelten Türen und Fenster auf und stürmen zu der Versammlung hinaus, wo sie jubelnd empfangen werden. Einige von ihnen zerschlagen in einer spontanen, antimilitaristischen Geste ihre Gewehre auf dem Pflaster. Bis zum letzten Augenblick hatte es den Anschein gehabt, dass der alte monarchistisch-bürokratische Staat wie eh und je funktionieren würde. Generalkommando, Stadtkommandantur und Polizeipräsidium haben bis ins Kleinste ihre Befehle erlassen. Absperrungen, Truppenbereitschaft, Schutz bestimmter Gebäude, auf dem Papier war alles seit langem akribisch vorbereitet. Allerdings ist nun niemand mehr bereit, den Befehlen Folge zu leisten. Die letzten zuverlässigen Truppen sind zum Grenzschutz nach Süden und Osten beordert worden. Sie stehen in diesen Stunden bereits am Brenner und an der Tauernbahn. Infolgedessen sind einige Kompanien aus dem nordbayerischen Schweinfurt herbeigeholt worden. Die Demonstrationsmenge zieht weiter und die Mannschaften der Kasernen schließen sich ihr an, ohne dass es zu Gewaltausbrüchen kommt. Erst als der Zug gegen 9 Uhr abends bei der Kaserne ankommt, in der die Soldaten aus Schweinfurt stationiert sind, spannt sich die Situation noch einmal an. Am Eingang der Kaserne stehen Bewaffnete. Als die Demonstrierenden fragen, ob sie schießen wollen, gibt der Offizier die Antwort: Wir tun nur unsere Pflicht. Da rennen die Demonstrierenden direkt auf die Bewaffneten zu. Die Soldaten weichen in den Kasernenhof zurück, Schüsse fallen. Ein 16-jähriger Junge wird verletzt. Erich Mühsam redet beruhigend auf die Soldaten ein. Aber die Belegschaft der Kaserne ist erst vor wenigen Stunden in München angekommen. Ihnen ist nicht klar, dass eine Revolution im Gange ist. So beschließen sie, in ihrer Kaserne zu bleiben. Die Soldaten aus den anderen Kasernen, die sich bereits dem Umzug angeschlossen haben und noch ihre Waffen tragen, wollen schon zum Sturm auf das Gebäude ansetzen, aber Erich Mühsam hält sie zurück, um Blutvergießen zu verhindern. Trotzdem haben die Revolutionäre allen Grund zum Feiern, denn alle anderen Kasernenmannschaften haben sich angeschlossen. Arbeiter und Soldaten sind vereint. Am späten Abend erreicht der Demonstrationszug die königliche Residenz. Mittlerweile sind keinerlei Truppen mehr aufzufinden, die bereit wären, für die Monarchie auf Zivilistinnen oder ihre Kameraden zu schießen. Deshalb bereitet der Schlossverwalter Jakob Wilmer die Residenz auf den Sturm der Massen vor. Später notiert er: Als die allerhöchsten Herrschaften die Residenz verlassen hatten, machte ich im Königsbau die Fenster zu, half die Lichter auszulöschen und nachdem der diensttuende Offiziant und der Lakai, die weiter keine Instruktionen hatten, abgetreten waren, schloss ich sämtliche Türen ab und begab mich in den Kapellenhof. Als dann die Revolutionäre eintreffen, lassen sie sich von einigen dort stationierten Polizisten, die den Eingang zur Residenz versperren, aufhalten. Vor dem Polizeimajor, der die Menge zur, Zitat, vernünftigen Ruhe und Ordnung mahnt, salutieren sogar einige der aufständischen Soldaten. Am Ende lassen sich die Demonstrierenden von den Worten des Majors besänftigen und ziehen wieder ab, ohne in die Residenz einzudringen. Stattdessen bewegt sich die Menge zurück zum Löwenbräukeller am Stiegelmeierplatz, wo noch in derselben Nacht die ersten Arbeiter- und Soldatenräte gewählt werden. Auch Hilde Kramer und ihre Freunde sind anwesend. In einem Brief an eine Freundin schreibt sie: Als ich das »Es lebe die Republik, es lebe die Revolution« hörte, da hatte ich gleich das Gefühl, diese Menschen sind fähig, wirklich die Revolution zu machen. Das ist eine andere Begeisterung als die bei den Arbeitern. Gesprungen und gejubelt haben wir und in die Arme gefallen sind wir uns in jener Nacht. Eine andere Gruppe mit Eisner und Fechenbach an der Spitze zieht zum Landtag und verschafft sich Zutritt zum Sitzungssaal. Fechenbach erinnert sich: Schon strömten die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Saal. Man sah Frauen darunter mit roten Schirmen. Es war ein pittoreskes Bild. Da erhob sich Eisner, der seine Müdigkeit schon wieder überwunden hatte, schlug an die vor ihm stehende Präsidentenglocke. Nach wenigen Sekunden trat Stille ein. Die bunt zusammengewürfelte Masse, die eben noch wild, aufgeregt und lärmend war, wurde ganz ruhig und Eisner begann zu sprechen. Ja, das wäre also der Eintrag zu diesem Tag. Und ich glaube, damit beenden wir die Veranstaltung.